4. Wörter bauen. Sprechen Sie laut nach. Die Zeit. Die Arbeit. Die Arbeitszeit. Der Markt. Die Arbeit. Der Arbeitsmarkt. Der Platz. Die Arbeit. Der Arbeitsplatz. Das Zimmer. Die Arbeit. Das Arbeitszimmer. Die Agentur. Die Arbeit. Die Arbeitsagentur. Der Helfer. Der Arzt. Der Arzthelfer. Die Helferin. Der Arzt. Die Arzthelferin. Der Mechaniker. Das Auto. Der Automechaniker. Die Werkstatt. Das Auto. Die Autowerkstatt. Der Fahrer. Das Taxi. Der Taxifahrer. Der Fahrer. Der Bus. Der Busfahrer. Der Angestellte. Die Bank. Der Bankangestellte. Die Praxis. Der Arzt. Die Arztpraxis. Das Haus. Die Kranken. Das Krankenhaus. Der Salon. Der Friseur. Der Friseursalon. Das Geschäft. Der Schuh. Das Schuhgeschäft. Der Verkäufer. Die Möbel. Der Möbelverkäufer.